Kapitel 4. Im Schlosshof sind viele Touristen. Emma hört eine Gruppe von Jugendlichen diskutieren und lachen. »Was für ein großes Weinfass«, ruft ein Mädchen. »Ja, riesig. 220.000 Liter Wein. Wie lange der Fasswächter Perkeo wohl brauchte, um so ein Fass leer zu trinken?«, fragt ein Junge und lacht. »Warte, er trank 22 Liter am Tag, dann brauchte er«, überlegt ein anderer. »Hey, vergiss nicht, er musste auch mal schlafen«, ruft ein anderes Mädchen. »Na, wenn er so lange schlief wie du, dann machte er nach einem Arbeitstag bestimmt immer 3 Tage Pause«, lacht der Junge. Aber Emma läuft schnell weiter, sie hat einen anderen Lieblingsort, das Deutsche Apothekenmuseum. Zum Glück ist es hier drinnen wärmer als draußen, denkt Emma, als sie die Tür aufmacht. An einem Informationsstand sitzt eine junge Frau mit glatten, schwarzen Haaren und müden Augen. Sie telefoniert so aufgeregt, dass sie Emma gar nicht sieht. »Es ist egal, ob alle anderen ins Kino gehen, du musst noch Mathe üben. Nein, das ist wichtig. Ich kontrolliere es später.« »Gut, dass ich nicht mehr in die Schule gehe«, denkt Emma und geht schnell weiter. Sie ist die einzige Besucherin heute. Emma kommt das Museum viel kleiner vor als früher, aber sie entdeckt viele interessante Kräuter. Dann geht sie weiter in den Raum mit den alten medizinischen Geräten. An der Decke hängt dort ein ausgestopftes Krokodil. Es schaukelt leicht hin und her. »Bestimmt sind die Fenster nicht richtig zu«, denkt Emma verärgert. »Ihre Nase. In meiner Handtasche waren doch Taschentücher.« Sie öffnet ihre Tasche und sucht. »Da sind sie ja.« Emma nimmt ein Päckchen aus ihrer Tasche. »Ja, was ist das denn?«, fragt sie sich und runzelt die Stirn. Sie hat kein Päckchen Papiertaschentücher in der Hand, sondern irgendetwas in Plastikfolie, darunter weißer Stoff, etwas Hartes. »Was ist denn das?« Emma schüttelt den Kopf, sie nimmt den weißen Stoff weg. »Die Zähne von einem Menschen?« »Der Unterkiefer des Homo heidelbergensis.« Emma bleibt fast das Herz stehen. »Wie kommt denn der in meine Tasche?« Emma kann es nicht glauben. Sie kann kaum klar denken. »Was passiert hier? Hat der Professor mir das Päckchen in die Tasche gesteckt? Aber er saß doch ganz ruhig auf seinem Platz, oder?« Emma kann kaum atmen. »Und jetzt?« »Am besten gehe ich zur Polizei. Nein, zuerst zur Information.« Schnell wickelt sie den Unterkiefer wieder ein und legt das Päckchen zurück in ihre Handtasche. Mit großen Schritten geht Emma Richtung Ausgang. Plötzlich ist eine Hand auf ihrem Mund. 2 starke Arme halten sie ganz fest. Sie kann sich nicht mehr bewegen, reißt die Augen auf, bekommt kaum Luft. »Gib mir die Tasche«, flüstert ihr jemand leise ins Ohr. »Ich will dir nichts tun. Ich will nur die Tasche.« Mit all ihrer Kraft versucht Emma, sich zu befreien. Versucht, sich zu drehen, um sich zu schlagen. Dann endlich, schnell dreht sie sich um. »Das ist doch wieder der Typ aus dem Zug.« Schnell läuft sie die kleine Treppe neben sich hoch und rennt in den nächsten Raum. Emma zieht mit großer Anstrengung die schwere Tür hinter sich zu und versucht abzuschließen. Es geht nicht. Die Schlösser sind zu alt. So fest sie kann, drückt Emma mit ihrem Rücken gegen die Tür. »Mach sofort auf«, sagt der Mann. Er drückt von der anderen Seite gegen die Tür. »Er hat viel mehr Kraft. Was soll ich nur machen?« Voller Angst schaut Emma sich in dem halbdunklen Raum um. »Mein Handy«, denkt sie plötzlich. Sie holt es aus der Tasche. Aber das Display leuchtet nur kurz auf. »Der Akku ist leer. Die Kälte. Und jetzt? Lange kann ich die Tür nicht mehr zuhalten.« Emma ist sehr aufgeregt und weint fast. Auf einmal ist es auch ganz still. Der Mann hat aufgehört, gegen die Tür zu drücken.